So, einen wunderschönen guten Abend, liebes Gaming FSN Universe, muss ich ja sagen. Alle E-Sport-Freunde sind heute gefragt, denn heute lassen wir es krachen. Zum ersten Mal. Leider nicht so, auch das muss ich gleich mal vorneweg schicken, wie ich mir das vorgestellt habe, denn da ich ja schicksalshafterweise in Gruppe A gelost worden bin, hätte jemand anders quasi hier den Observer machen müssen und das streamen. Und das haben wir jetzt heute versucht, aber es hat noch nicht funktioniert. Das heißt, wir bekommen heute nur das unfassbar geile Eröffnungsspiel mit. Und ja, da bin ich vorsichtig optimistisch, dass das trotzdem ein ganz schöner Abend wird. Beziehungsweise, was heißt Abend? Sagen wir mal. So abendfüllend wird es nicht werden, denn es ist ja nur ein Best of Three. Ich schaue jetzt bloß mal schnell, denn irgendwie zeigt er mir gerade hier das Spiel nicht an. Und das müssen wir natürlich erstmal vorneweg klären, was dann hier das Problem ist. So, warum sehe ich das Spiel nicht? Ich kann ja nochmal löschen, dann machen wir hier nochmal Game Capture und versuchen das nochmal so. Ja, aber er zeigt es mir nicht an. Ich habe doch das schon gemacht, alles. Was ist denn da los? So. Jetzt versuchen wir das dann mal nochmal. Warum das nicht geht. So, jetzt müsstet ihr was sehen. Sehr schön. So, wir sind im Menü. Es ist Gruppe A. Und wir haben zwei unfassbar geile Spieler, nämlich Red Cap und Kreuzfeuer am Start. Und die werden sie jetzt hier eine Best of Three liefern. Also wer als erster zwei Spiele gewonnen hat, es spielt Protoss gegen Zerg. Und das ist quasi Gruppe A Spiel 1. Und wenn das eben so bleibt, dadurch, dass das streamtechnisch nicht hundertprozentig funktioniert hat, wir wollen euch ja hier nur Top-Content präsentieren, wird das heute hier wahrscheinlich unser einziges Spiel bleiben. So. Und jetzt frage ich die Jungs dann mal, ob die soweit klar sind. Und dann versuchen wir das mal. Ich habe ja das auch noch nie gemacht. Bin heute auch alleine. Also es ist ja geplant, dass da Vendetta und eventuell sogar noch ein dritter Co-Moderator mit am Start sind bei den weiteren Spielen dann, sobald sich das geklärt hat. Ich hatte leider letzte Woche war ich komplett im Ausland. Ich habe also, für mich ist es ganz gut, denn ich habe seit 14 Tagen nichts mehr gespielt. Das ist also ganz gut, dass das hier das Schicksal jetzt das so wollte, dass da nicht alles hinhaut. So, also ich gehe jetzt mal auch ins Spiel, frage die beiden mal, ob die ready sind. Seid ihr bereit? So. Und dann versuchen wir das mal. War das zum ersten Mal, dass ich tatsächlich ein echtes Spiel caste? Kreuzfeuer ist soweit. Schauen wir noch, was Red Cap dazu sagt. Also Red Cap, muss ich dazu sagen, ist hier der Favorit. Ich kann mal schauen, ich kann vielleicht die Musik noch ein bisschen leiser machen. Das können wir vielleicht versuchen. Dass wir es noch ein bisschen runternehmen. Und damit ihr da mich mehr hört, weil ihr seid ja alle nur wegen mir hier, das ist ja klar. So. So, also es geht los. Dann schreibe ich noch schön Let's go. Und dann starten wir das Ding mal. Tickt jetzt hier ein wunderschöner Countdown runter. Das gibt mir die Gelegenheit, mal nochmal schön was zu trinken. Und dann gucken wir uns das mal an, was da so passiert. Ich hoffe, das funktioniert alles. Also der Stream hat eine Verzögerung von 100, 20 Sekunden, also das bringt gar nichts, hier groß rumzumachen. Ich sehe gerade, die heißen im Spiel anders, als sie im Chat heißen. Also Cold Wing gegen Reconquista oder auch Red Cap gegen Kreuzfeuer. Gut, wir nehmen es mal, wie es kommt. Ist prinzipiell scheißegal. Jetzt, Namen sind ja eh nur Schall und Rauch. Jetzt geht's auf jeden Fall hier los. 3 Sekunden, 2, 1, erstes Match auf goldene Säulen. Und wir sehen hier den Zerg in der unteren linken Ecke. Cold Wing. Beide sind natürlich nett zueinander, weil wir sind ja Kameraden hier. Schreiben sich beide natürlich hier alles Gute. Oben hier den Protoss. Cold Wing. Der hier, das muss man sagen, klarer Favorit ist. Startet standardmäßig mit einem Pylon. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Hat auch hier schon seine Scouting Probe unterwegs, die also mal nachgucken soll, was denn so der Gegner am Anfang macht. Und ja, die ist jetzt hier auf dem Weg. Die gucken wir uns ein bisschen an, denn erstmal passiert jetzt hier erstmal noch nicht so viel. denn die ersten 2 Minuten bei SC2, das ist eigentlich fast immer das Gleiche. Das sind so Standard-Openings, da passiert in den meisten Fällen jetzt hier nichts Dramatisches. Findet ganz normal die Bates, wird sich vielleicht wundern. Oh, macht hier gleich mal den ersten Move, will hier gleich mal schön den Extraktor klauen. Oh, wird aber hier sofort verhindert durch ein paar Drohnen. Hier kommt der Brutschleimpool auch aus und soll hier bereits Aktion gemacht werden. Also sehr aggressiver Beginn von Coldwing. Ihr seht hier die ganze Rotze, mit der Scheiße machen quasi hier die Zerg ihr Gebiet hier klar und sind dann auf dem Gebiet viel schneller unterwegs und können auch nur da ihre Gebäude bauen. Beim Protoss ist das so, in diesem Pylonenkreis, da können die ihre Gebäude reinbauen, die brauchen die also, um die mit Energie zu versorgen. Das seht ihr hier, die ganze Protoss-Kacke wird hier außen um diesen Pylonen hier rumgebaut. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also die Wall hier vorne ist auch schon relativ dicht. Also das ist schon ganz, ganz nett. Aber wir schauen mal, was sich da unten so abspielt. Zerklinge jetzt auf dem Weg. Haben die denn diesen Pylon gesehen? Ich weiß es nicht. Sieht vielleicht noch nicht danach aus. Schauen wir mal schnell in die Sicht von Reconquista rein. Hat er das gesehen? Hat er eigentlich gesehen? Naja, mal gucken. Also bis jetzt reagiert er da noch nicht drauf. Aber der Pylon ist jetzt auch noch nicht hier so die Mega-Gefahrenquelle. So, die Zerklinge hier. Noch ohne Speed, also die kann man upgraden, dann sind die noch einen Zacken schärfer unterwegs. Gucken Sie jetzt mal die Kacke hier oben an. Hier steht schon ein Berserker ready, der die in Empfang nehmen wird, um hier den Eingang zu blocken. Und wir haben die ersten Kampfhandlungen in einem FSN Gaming Stream. Ein toter Zergling zu beklagen, da ist hier der kleine Haufen. Die haben natürlich hier gegen den Jungen hier keine Chance, außer die umkreisen den. Jetzt macht er sich auf den Weg. Schauen wir mal, was es da Schönes gibt. Coldwing knallhart unterwegs, will jetzt hier schon mal die Echse nehmen, also die zweite Basis, um da eben ein bisschen mehr Knete zu generieren. Wird gesetzt. Ist also hier anscheinend nicht auf einen schnellen Sieg aus. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Also hier wird replatziert. Jetzt haben wir hier einen Adepten unterwegs. Das ist so eine Scouting-Einheit eigentlich, die sich hier so ein bisschen vorbeamen kann. Wir sind quasi live dabei und halt jetzt hier natürlich eine Mega-Strecke rausgehauen. Hier unten haben wir ein bisschen Fights, nämlich da hat man jetzt gemerkt, oh, da ist doch der Pylon, der muss doch weg. Sonst kann man hier nämlich nicht expandieren. So, Pylon weg. Adept aber nicht, der ist auf dem Weg. Und der wird jetzt hier wahrscheinlich gleich mal gucken, was es hier Schönes zu sehen gibt. Genau, der beamt sich jetzt hier rein. Dagegen kann jetzt erstmal keiner was machen. Guckt sich das an, aber man hat da immer die Möglichkeit zu sagen, lässt man denn den Beam oder zieht man ihn durch? In diesem Fall wurde er gelassen, denn hier sind schon Stachelkrabbler, auch bekannt als Spinecrawler im Englischen. Und dagegen hätte er ziemlich alt ausgesehen, aber er sieht, es gibt keine Expansion. Also der Zerg auf einer Basis unterwegs und der Zerg, was macht der denn? Der schickt sich jetzt hier eine Drohne mal bisschen rüber. Soll es da irgendeine Geheimaktion auf der anderen Seite der Karte geben? Also hat sich ja schon ein Zergling eingefunden, der da ein bisschen guckt, ob hier jemand da ist, und es ist niemand da. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Mhm, die Pausenposition ist eingenommen und es gibt eine Hidden Base. Also man baut quasi nicht hier hin, wo es eigentlich normal wäre, sondern man sagt sich, ach, der Gegner soll denken, ich bin hier nur auf einer Basis unterwegs und ja, ich mach mal woanders was. Wir gucken mal zum Protoss hoch. Der hat hier schon ein paar Stalker gebaut. Hat seine Expansion hier einigermaßen abgesichert. Aber das ist alles ein völliger Standardbeginn. Wir haben jetzt hier schon fast Minute 5. Und es ist noch nicht allzu viel passiert. Hier nächster Versuch mit einem Reinbeamen. Schaut sich das weiter an. Sieht aber wahrscheinlich jetzt hier auch noch nichts Ultraspektakuläres. Also, das überrascht mich. Bisher ist alles super, denn das ist kein schnelles Game. Das ist erstmal alles ganz stabiler SC2-Content. Also beide brav am Sammeln. Hier, wie gesagt, geht die Echse hoch. Der Adept macht hier Pause. Wartet halt auch, dass irgendwas passiert. Kriegt ja auch noch nicht allzu viel zu sehen. Aber hier wird natürlich schon die Armee aufgebaut. Man muss natürlich sagen, der Protoss ist jetzt schon etwas vorne dran, was so das die Größe der Armee und der Arbeiter betrifft, denn der hat ja hier seine zweite Basis schon am Laufen, während hier unten ja quasi noch nichts passiert. Die ist jetzt erst frisch hochgefloppt und jetzt der Adept aber reingegangen. So, der geht jetzt hier einmal rum, schaut sich das mal alles an, was hier für Gebäude stehen. Da kann man natürlich dann rauslesen, was der Gegner in etwa für Einheiten spielen wird, um dann eben den Konter zu platzieren. So, jetzt wird er hier enttarnt, wird umzingelt und ist natürlich jetzt hier down gegangen, aber der hat alles gesehen, was er sehen wollte, denn der wollte hier natürlich gucken, was ist denn da überhaupt los? Und hier kommt schon die nächste Einheit, nämlich das Oracle. Und das ist jetzt ein Problem. Denn das Ding macht sehr, sehr schnell ganz viele Arbeiter kaputt und dann geht's der deutschen Wirtschaft so wie der Zergwirtschaft jetzt hier vielleicht, denn dagegen ist erstmal kein Kraut gewachsen. Also hier wird jetzt Kills gesammelt, ist jetzt schon bei 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und das ist quasi schon so die komplette Wirtschaftskraft der Ukraine ist jetzt hier schon flöten gegangen und das hat natürlich massive Auswirkungen aufs Einkommen, das man ja braucht, um jetzt ja, die Einheiten bauen zu können. Und das war jetzt schon mal ein sehr erfolgreicher Angriff von Cold Wing. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie er sich davon erholt. Also ihr seht das hier oben, was so die Armeegröße betrifft, da steht es 62 zu 15 und das ist das Vierfache und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Schickt jetzt hier auch seine Restarmee los, währenddessen hier oben die Zergling-Bodeneinheiten vielleicht einen Konterangriff machen. Aber hier wird natürlich jetzt hier schon zugebaut, also es wird alles eine ganz enge Geschichte. Cold Wing natürlich jetzt hier massiv im Vorteil, das muss man einfach so sehen. Jetzt beide parken jetzt hier ihre Armeen. Diese Armee sehe ich hier keine Chance, wie die hier aufgehalten werden soll. Also hier steht zwar ein bisschen stationäre Verteidigung, aber das sieht relativ düster aus. Ich glaube, die Basis hier unten ist auch schon entdeckt. Die hat natürlich noch überhaupt nichts, außer ein Zergling, aber naja, habt ihr gesehen. Das ist natürlich problematisch und ich denke nicht, dass wir noch allzu viel hier sehen werden. Also dieser Angriff mit diesem Oracle hat hier schon ja, eigentlich das Match entschieden, denn jetzt ist hier quasi alles tot nach der Wende. Es kommen jetzt hier auch noch zwei Void Rays dazu. Also diese Expansion hat natürlich keine Chance auf Überleben und jetzt muss man sich als Zerg natürlich fragen, wie soll man das jetzt dann aufhalten? Wir gucken es uns mal an. Also arbeitertechnisch hat er momentan noch drei. Das heißt, er kriegt im Ja, ungefähr 20 € zusammen. Das ist wahrscheinlich zu wenig, während hier natürlich massiv aus den Vollen geschöpft wird. Also ihr seht, was hier alles gebaut wird, da ist natürlich der Zerg weit, weit davon entfernt. In diesem Fall Reconquista bzw. Kreuzfeuer und ich denke, dass das jetzt hier das Ende des Spiels ist. Weil es wird hier keine Möglichkeit geben, das aufzuhalten. Und deshalb denke ich, ist das jetzt hier das 1 zu 0. Für Cold Wing. Also alles wie erwartet, muss man sagen. Von den Platzierungen her ist natürlich Cold Wing hier ja, einiges höher einzustufen als Reconquista. Und wie gesagt, es kann jetzt hier sich nur noch um Sekunden handeln, bis hier die Aufgabe erfolgt. Denn es gibt, wie gesagt, keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu besiegen. Man kann natürlich hier nur zwei, drei Einheiten rausdrücken, aber das wird natürlich jetzt hier, wie man so schön in Bayern sagt, das Kraut nicht mehr fett machen. Also das Ding ist hier gelaufen. Wir warten nur noch drauf. Es das heißt ja immer so schön, keine Kapitulation. Aber natürlich, hier wird nicht mehr viel passieren. Man kann das. Also es wird jetzt nur noch künstlich in die Länge gezogen, das Spiel. Das ist natürlich jetzt hier gelaufen. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja nur das eine Match. Von dem her, wenn sie das ein bisschen zieht, da denke ich mal, können wir ganz gut damit leben. Also hier werden jetzt die ganzen technischen Gebäude alle abgerissen. Es ist also wirklich, sieht hier nicht so gut aus. Es wird hier natürlich oben versucht, wieder eine Basis hochzuschieben, aber das wird natürlich, ja, also ihr seht hier, wir haben hier voll besetzte Basen gegen ein Hauptgebäude, das gerade fertig geworden ist und zwei Arbeiter. Also das wird nichts. Egal, wie lange das man jetzt hier oder wie man sich das versucht, jetzt hier noch schön zu reden. Es geht jetzt hier nur noch darum, wie lange braucht Cold Wing, um diese verbleibende Basis zu finden. Wenn es denn wirklich noch so weit geht, also es wäre jetzt ja auch kein Zacken aus der Krone gebrochen, wenn Reconquista schreiben würde, komm, das gehen wir jetzt hier mal verloren, das Spiel. Also ihr seht jetzt hier die Void Rays auf dem Weg. Und dieser nette Kollege wird jetzt dann gleich hier diese Basis finden. Wir sehen hier schon die dritte am Start oder gerade in der Mache. Jetzt wird es natürlich hier gesehen. Und natürlich weiß jetzt auch Coldwing, was hier ist. Das Ding ist also jetzt zu Ende. Wir warten jetzt hier noch auf die Aufgabe. Und ja gut, noch sind wir nicht raus. Das Ende des Spiels ist jetzt hier schon angegeben. Ich warte jetzt hier nur darauf, dass natürlich muss er hier auch auf Aufgeben klicken. Alles andere bringt jetzt hier. Also GG ist gecallt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das letzte Gebäude ist, ob wir jetzt hier wirklich warten müssen. Nein! So, es ist geschehen! Der erste Sieg und damit das 1 zu 0 für Coldwing. Wie erwartet, muss ich sagen. Also das ist jetzt hier keine große Überraschung. Ich mache mal direkt. Ach Quatsch, ich habe schon wieder was Falsches gemacht. Warte mal. Ich muss ja jetzt hier quasi eine neue Karte wählen. Beziehungsweise müssen wir die Kollegen das machen lassen. Da muss ich mal schnell in den Chat schauen. Ich klicke euch mal hier schnell weg. Schauen wir mal schnell. So, ich schreibe mal schnell rein. Top Match. Also Red Cap Karte wählen. Schauen wir mal, ist der hier überhaupt? Ja, die sind gerade in der Punkteübersicht. Schön brav. Ich kann dann natürlich auch im Spiel direkt anschreiben. Holen wir uns mal den Kollegen schnell. Darfst die nächste Karte wählen. Goldener Wall oder Todesaura. So. Und da baue ich jetzt dann schön das Spiel, nämlich das nächste da draußen. Dann laden wir die Jungs mal wieder ein. Aber das war doch schon ein ganz guter Auftakt hier. Gute 10 Minuten. Natürlich jetzt hier nicht. Gut, das sind hier keine koreanischen Pro-Gamer, das ist klar. Aber das war ganz interessant, fand ich das. Also, natürlich der erste Angriff hier von Redcap-Coldwing, der hat natürlich hier, ja, das ist nicht gesehen worden, deshalb gab es da keinen Konter da drauf. Und das war natürlich dann schon die, ja, eigentlich die Entscheidung. Also erstmal ein Schlückchen trinken. Ihr seht also hier, Gaming ist super. Wir sind ja quasi hier der Kampf der Nibelungen, bloß digital. Und jetzt warten wir mal, bis hier wer reagiert, damit ich die nächste Karte dann aufmachen kann. Und dann schauen wir uns das mal schnell an. Wo ist die Reaktion? Der hat mir hier unten schon geschrieben, mir egal. Redcap ist immer sehr liberal unterwegs. Ich schreibe es ihm jetzt hier auch noch. Goldener Ball oder Todesaura. So, ich warte die Antwort auf Todesauge. Alles klar, let's rock. Wir gehen in Match 2. Ich mache das jetzt hier klar. Wann was denn? Ist schon offen. Lobby erstellen. So, ich mache mich wieder schön hier zum Schiedsrichter. Und dann holen wir mal die Jungs wieder rein. Spieler einladen. Kreuzfeuer. Na? Jetzt. Und Spieler einladen. Red Cap. Irgendwie klappt das mit meinem Einladen hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber Alter, ist er so jetzt. Genau. Und jetzt gehen wir dann direkt in Match 2. Und das ist, wenn das alles, ich sag jetzt mal, völlig, in Anführungsstrichen, völlig normal läuft. Leider auch schon das letzte Spiel für heute, weil natürlich Redcap hier natürlich zwei, drei Ligen drüber ist. Das ist einfach so, aber so ist eben die Auslosung. Da müssen wir einfach durch. Jetzt schaue ich bloß mal schnell. Kreuzfeuer Lee ist noch nicht in der Action Zone. Deshalb kann ich den gerade nicht einladen. Schauen wir mal ins Spiel einladen. Irgendwas mal nochmal. So, es gibt also jetzt hier noch eine fette Gaming-Action für euch. So, jetzt sind wir da. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass beide bereit sind. Ich schau mal schnell. Schreiben wir mal schnell was rein. Beide ready. Ihr seht, das Spiel ist einfach ein Traum und deshalb müsst ihr unbedingt ja, erstens rechts werden und zweitens hier schön SC2 mitzocken, denn die nationale SC2-Liga ist einfach, es ist einfach geil. Dann noch von mir kommentiert, was will man mehr? So, jetzt auf Todesaura. Rocken wir nochmal die Scheiße. Also, gleiches Match. Beide haben sich jetzt ein bisschen beschnuppern können in Game 1. Jetzt gehen wir in Game 2. Ihr seht andere Karte. Und jetzt schauen wir mal, was sich da ergibt und was wir da Tolles erwarten können. So, 3 Sekunden beginne und let's rock. Diesmal links oben Reconquista oder auch genannt Kreuzfeuer. Unten Redcap Schrägstrich Cold Wing. So, und jetzt gucken wir mal. Der Start, ich habe es ja erwähnt, wird wahrscheinlich wieder ganz ähnlich sein. Oder? Na, okay, wir erleben hier eine kleine Änderung, denn hier wird schon mal direkt an der zweiten Basis gewollt. Also, Kollege Coldwing ist sich da relativ sicher, denkt, na komm, da oben wird eh nicht viel passieren, machen wir erstmal die Scheiße da unten gleich mal dicht. Schickt wieder brav seine Scouting-Probe raus, um mal zu gucken, ob es irgendwas Spezielles gibt. Der sieht hier nur, dass massiv Overlord gepusht werden, ansonsten hat er hier noch keine Infos. Macht aber den gleichen Move wieder. Will hier wieder den Extraktor besetzen, ist aber direkt selber abgebrochen worden. Also das ist alles so Nervscheiß quasi. Man will ja den Gegner ja ein bisschen ablenken, dass der sich irgendwie damit beschäftigt und vielleicht das normale Abbauen von Mineralien irgendwie vernachlässigt oder irgendwie gestört wird oder aus seinem Konzept kommt. Deshalb gibt es diese ganzen Moves. Da hat er, die hat er jetzt hier auch schön wieder durchgezogen und baut jetzt ja auch wieder an die zweite Basis von Reconquista. Diesen Pylon hin. Der soll natürlich verhindern, dass hier schnell eine zweite Basis gebaut wird, weil wenn hier das Ding steht, baust du da erstmal kein zweites World Trade Center hin. Und jetzt schauen wir mal, was weiter passiert. Also hier wird ganz normal hochgetaggt. Die Probe ist immer noch da, kann sich das alles in Ruhe anschauen, weiß natürlich dann dadurch auch Bescheid. Das ist das große Problem bei diesen Strategiespielen. Wenn der Gegner weiß, was du machst, bereitet er sich drauf vor. Und das ist natürlich ein Problem. Schauen wir mal da unten. Hier geht es eine ganz, ganz schnelle zweite Basis. Das ist eigentlich risikoreich, denn wenn der Gegner sofort Vollgas gibt, hast du hier erstmal noch gar nichts, außer ein paar Gebäude. Da aber diese wunderbare Sonde hier da oben alles im Bild behalten hat, sieht der natürlich, okay, da kommt erstmal noch nichts. Können wir erstmal ganz chillig hier unsere zweite Basis aufmachen und jetzt bauen wir den Shit hier zu. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also auch hier jetzt keine, ja, wie soll ich sagen, speziellen Moves oder irgendwelche tricky Scheiße, sondern beide wieder sehr standardmäßig unterwegs. Ihr seht jetzt hier, das Problem ist von Reconquista, er sieht, ich bin jetzt mal in seiner Sicht drin, der hat keine Ahnung, was hier passiert. Und das ist immer ein Problem. Ja, weil wenn du nicht weißt, was kommt, wird es natürlich auch sehr, sehr schwer, sich darauf vorzubereiten. Und man hat da quasi auf Scouting verzichtet. Und deshalb ist ja das Problem mit diesem Orakel passiert, weil eben keine Info kam. Ja, dass das am Start ist. Und wenn du hier keine Luftabwehr hast, dann siehst du gegen Lufteinheiten, vor allem gegen das Oracle, relativ alt aus. Wir schauen mal, was passiert. Zergling Crew auf dem Weg. Das sind so die ersten, ja, leisen Versuche aus der Basis hinaus, um mal zu gucken, was so in der weiten Welt passiert. Also auch außerhalb des Reiches. Und die gehen jetzt hier mal Richtung Lebensraum im Osten. Und jetzt schauen wir mal, was es da Schönes gibt. Die machen hier erstmal Pause. Schauen wir mal nach unten. Hier wird brav Armee gesammelt. Schauen wir mal, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Haben wir hier irgendwelche geheimen Tech-Gebäude? Nein, das ist alles kompletter Standard bis jetzt. Also mal sehen, was sich Redcap hier für uns ausdenkt. Ich bin gespannt. Also das ist bisher, wie gesagt, völliger Standard. Also es wird hier auf Warpgate umgeswitcht. Hier ist eine Schildbatterie. Die Einheiten haben alle, das ist das Blaue hier oben. Das sind die Schilde, die die quasi haben. Und mit dem Ding kann man die ratzfatz wieder aufladen. Ist natürlich, wenn hier gekämpft wird, ein ziemlicher Vorteil, ganz klar. Sonst aber alles ruhig. Also beide bleiben da in ihrer Hälfte. Jetzt ist hier eine zweite Sonde auf dem Weg. Was wird die Tolles machen? Hier ist so ein Speed-Bereich, da geht es zügiger durch. Und jetzt schauen wir mal, was die vorhat. Ob da irgendwas Spezielles kommt. Wahrscheinlich wird er nachgucken wollen, ob da Basis 2 schon am Start ist. Wird er aber nichts finden. Eigentlich, Zerg muss eigentlich hier eine zweite Basis haben. Also das ist bei den, ja, ich nenne es mal höher gerateten Spielern, ist das Standard, dass hier die Basis hinkommt. Man kann das natürlich auch mit One Base spielen, aber das ist als Zerg relativ schwierig. Und jetzt hat er hier, das muss man leider sagen, ihr seht hier den Vergleich von Cold Wing, der sieht hier alles. Der hat hier jedes beschissene Gebäude gesehen. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Man sieht jetzt hier ein bisschen was. Also ein bisschen was hat er jetzt gesehen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier wird jetzt die Nachguckdrohne oder Sonde wird jetzt hier kaputt gemacht. Also auch die ersten Verluste jetzt hier bei Cold Wing. Aber wir gehen jetzt hier mal wieder in die Gesamtansicht. Und da ist immer noch alles ruhig. Jetzt wird hier natürlich reingepusht, also mit den Gebäuden bauen die Protoss-Standardeinheiten, gehen damit diesen beiden Dingern raus. Da hat er jetzt schon zwei stehen, aber was hier gebaut wird, sind Raumportale und er versucht das gleiche wie beim letzten Mal, nämlich ein Oracle, nämlich nur in doppelter Version und das kann natürlich jetzt hier tödlich enden. Wir schauen mal hin, bisschen Luftabwehr ist da, aber ob das für zwei Oracles reicht, ich habe da erhebliche Bedenken. Also das Ding, wenn durchkommt, und es ist natürlich ungesehen, also ihr werdet jetzt gleich merken, wir können mal umschalten. Reconquista sieht davon gar nichts. Jetzt kommt hier gleich der große Schockmoment, wenn die unten auftauchen. Das müsste also in den nächsten Sekunden passieren. So, da sind sie. Und das ist im Endeffekt der gleiche Move wieder. Wir gucken jetzt mal zu, wie die Reaktion ist. Allzu viel reagierst du dann natürlich nicht, weil das natürlich absolut ungesehen sind. Das natürlich absolut tödliche Moves. Also es ist ein bisschen Luftabwehr da. Die schießt jetzt auch. Aber diese Oracles machen eben einen massiven Schaden. Jetzt kommt die Luftabwehr ins Spiel. Schauen wir mal, ob wir was down kriegen. Ja, einen immerhin haben wir hier erwischt. Aber auch ein Oracle hat hier schon 9 Todesopfer gefordert. Der guckt hier weiter. Immer noch keine Echse da. Ihr seht das Verhältnis oben 9 zu 59. Das deutet jetzt hier nicht darauf hin, dass es hier noch große Möglichkeiten geben wird. Das Oracle guckt sich das hier ganz interessiert weiter an. Die haben also auch ein bisschen Energie. Die können also auch nicht endlos so rumschießen. Aber ich sag mal, der Schaden ist auf jeden Fall gemacht worden. Wir sehen hier unten ein paar Kampfeinheiten noch vom Zerg, aber ja, was soll er tun? Bin also auch gespannt. Also es ist eine Hape, ist natürlich schon wieder ein Totalschaden hier entstanden. Jetzt kommen wieder diese typischen Phasengleiter, auch genannt Void Rays. Hier, da kommt nochmal Verstärkung. Also ich sehe mal wieder nicht, wie das aufzuhalten sein soll. Hier wird natürlich jetzt hier massiv Luftabwehr gebaut. Aber natürlich ist hier die komplette Wirtschaft ist hier verreckt durch diesen Angriff. Und jetzt kommen hier die Void Rays, die natürlich jetzt hier die Luftabwehr schon im Aufbau verhindern. Das ist natürlich das Schlechteste, was hier passieren kann. Ein bisschen was ist noch da. Die werden jetzt auch, sobald er jetzt hier in die Reichweite reinfliegt, werden die auch zu schießen beginnen. Aber es ist halt, faktisch ist das Ding hier schon entschieden. Das war es schon wieder erneut mit diesem Angriff vom Orakel. Denn da wird so viel Schaden gemacht, wenn man das nicht kommen sieht. Er schießt hier auch, er versucht es natürlich, aber gegen drei, das ist, ihr wisst ja, Rechte sind nur in der Gruppe stark und genauso ist es jetzt hier. Und es gibt jetzt hier auch aus meiner Sicht keine Möglichkeit, jetzt hier das noch zu verhindern, denn es gibt keine weiteren Basen oder so. Hier geht jetzt quasi alles flöten, was irgendwie wichtig ist, ohne dass man sich in irgendeiner Form wehren könnte. Hier steht auch nochmal die Luftabwehr, aber was soll die machen? Die ist außerhalb der Reichweite. Das ist das Hauptgebäude vom Zerg. Und das geht jetzt hier in wenigen Sekunden den Bach runter. Wird also hier ein riesiger Matschhaufen übrig bleiben und das war's. Und es wird hier natürlich weiter gepumpt. Also sie werden hier immer mehr. Die fliegt zwar jetzt hier in die Luftabwehr rein. Aber mittlerweile sind das halt so viele Einheiten, dass sie hier alles in Kürze wegglühen. Und wir auch hier natürlich jetzt nur noch mehr drauf warten müssen. Bis. Ja. Bis Reconquista, bis die Reconquista hier abgeblasen wird, das muss man leider sagen. denn da gibt es keine Möglichkeit mehr, das aufzuhalten. Es steht jetzt hier schon 7 zu 99, also wir haben ja das 15-fache Supply am Start. Und da ist ja das Verhältnis in Stalingrad noch einigermaßen human dagegen gewesen. Also es wird hier immer mehr, es gibt hier keine Möglichkeit, die können auch Boden- und Lufteinheiten angreifen. Also selbst wenn wir große Lufteinheitenaktionen hätten, gäbe es hier keine Chance. Jetzt alle Gebäude besiegt oder vernichtet. Deshalb hier das klare 2 zu 0. Und ja, was soll man sagen? Also das ist in etwa so gelaufen, wie wir uns das gedacht haben. Denn, ja, wie schon erwähnt, also Red Cap ist hier auf 1 geratet in dieser Gruppe und Kreuzfeuer eben auf 4. Also da ist es die größtmögliche Distanz. Und ich muss ja auch noch gegen beide ran, sobald es einen anderen Streamer gibt, beziehungsweise unser Scheiß funktioniert technisch, werde ich also auch noch auf beide treffen. Wir hätten jetzt eigentlich natürlich noch andere Spiele, aber der Kollege Struggle1984 kann anscheinend heute nicht. Das wäre quasi der vierte Mann in dieser Vierergruppe, aber der kann heute nicht, sonst hätten wir nämlich noch zwei Spiele mehr gehabt, dann hätten nämlich die zwei, die ihr jetzt gesehen habt, auch noch gegen Struggle gespielt. So ist es jetzt leider so, dass wir nach diesem Ding leider schon Winke-Winke sagen müssen und das Ding leider mit dem Eröffnungsspiel heute leider eben erstmal beendet ist. Ihr habt jetzt aber einen kleinen Einblick bekommen, es geht natürlich weiter, wir haben ja vier Gruppen mit je vier Spielern voll und das wird alles noch folgen, das war jetzt nur das Eröffnungsspiel, sobald jetzt sich andere Gruppen einigen, bin ich natürlich dann wieder am Start, eventuell dann auch mit Co-Moderatoren und dann schauen wir uns das weiter an und sobald es technisch klappt, geht es auch mit Gruppe A weiter und da werde dann ich angreifen und die Jungs hier mal schön Blitz kriegen, aber mal sehen, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was von beiden anschauen können und gucken wir mal, in welche Richtung das dann geht. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ja, und ansonsten, das wie gesagt ein ganz kurzer Einblick heute ins E-Sport-Geschehen. Wir haben ein klares 2 zu 0 gesehen. Das wird natürlich jetzt dann so eingetragen in die Tabelle. Und dann gucken wir eben an, wie es in den nächsten Tagen und Wochen dann weitergeht. Das war jetzt das erste echte, ernste Match. Weitere Folgen. Und damit würde ich sagen, belassen wir es heute mal dabei. Ich habe auf den Chat nicht achten können, schaue ich mir jetzt noch gleich nochmal, oh gut, na gut, der geht ja mit dem Stream dann aus, von dem werde ich da nicht allzu viel drauf mehr antworten können, aber das ist so, ich muss ja hier die Spiele kommentieren, ich bin ja hier der Caster zum ersten Mal in meinem Leben und ja, ansonsten wünsche ich euch allen, die zugeschaut haben, die reingeschaut haben, die vielleicht sich das im Nachgang anschauen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer, liken, teilen, kommentieren, würde mich sehr freuen. Und damit verabschiede ich mich in die Nacht. Alles Weitere, wie gesagt, demnächst auf diesem Gaming-Kanal für euch von uns. Viel Liebe und wir sehen uns. Bleiben Sie uns gewogen. Bis denne. Tschö, tschö.